Es war ein heller Junitag, vom ersten Atemzug am Start. In der Stadt von Goethe und Schiller, geboren in Weimar, ein Lichtstrahl im Zimmer. Ich wollte 1984 raus, hellblaue Trabis parkten vor unserem Haus. Dann machte Vater rüber, weit noch vor der Frist. Mann, was hab ich ihn vermisst. So viel passiert, gelacht, geweint, und ich weiß genau, ich bin hier nicht allein. Wie war's bei dir? Komm bei mich ein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Du bist nicht allein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Du bist nicht allein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Die DDR, die glaubte Mutter nicht, das Kind muss raus, verträgt die Grenzen nicht, im Suchscheinwerferlicht geflüchtet, nachts über Ungarn die Mauer vernichtet. Und von West-Berlin dann nach Amerika, mit 15 Teenies da, ich hieß Junia. Doch die große Welt kann ganz schön einsam sein. Wollt nur nach Hause, ich wollt heim. So viel passiert, gelacht, geweint, und ich weiß genau, ich bin hier nicht allein. Wie war's bei dir? Komm bei mich ein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Du bist nicht allein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Du bist nicht allein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Du bist nicht allein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Mit 18 München, viel Mut und wenig Geld, tauchte ich ein in die Theaterwelt. Verliebte mich dort in den einen Mann. Wie viele Tränen ein Mädchen weinen kann. Dann kam 2009, ich wurde Märchenfee. Drei Haselnüsse unter dem Funkelschnee. Plötzlich sagten alle Schlagermaus zu mir, schickten mich durch eine Zaubertür. So viel passiert, gelacht, geweint, und ich weiß genau, ich bin hier nicht allein. Wie war's bei dir? Komm bei mich ein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. So viel passiert, gelacht, geweint, und ich weiß genau, ich bin hier nicht allein. Wie war's bei dir? Komm bei mich ein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Du bist nicht allein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Du bist nicht allein. Es sind Geschichten, die uns alle vereinen. Und leise sprichst du jetzt von dir, will alles hören, komm, erzähl es nur mir. Auf mich kannst du immer bauen. Komm, wir reden im Vertrauen.